Ja, da, da, da. Na, sicher, ganz schön verladen haben sie uns einen klar. Mindestens fünfmal total gewendet, das nicht mal in 100 Jahren. Kaiser Wilhelm und Republik und Adolf der Groß und Demokratie, die gleich zweimal durch Spiegel verkehrt, dann wieder eins, na aber und wie, na aber und wie. Und jedes Mal war das Alt im Arsch, und jedes Mal hieß es geht Marsch, irgendwie fiel man immer rein. Doch ich bin stolz, Deutscher zu sein, doch ich bin stolz, Deutscher zu sein. Ja, da, da, da. Sicher, wir haben immer verloren vor Verdun die Unschuld, das Blut und in Weimar das Gottvertrauen und vor Stalingrad allen Mut. Immer wieder Freiheit und Leben, immer wieder Arbeit und Lohn, immer wieder alles Gesparte, ziemlich beschissen ist das schon, ist das schon. Und hinter allem Knall und Rauch, um lieb um und auch. Und manchmal fragt man sich, muss das denn sein? Doch ich bin stolz, Deutscher zu sein, doch ich bin stolz, Deutscher zu sein. Ja, da, da, da. Sicher, wir haben ganz schön die anderen immer wieder in Schrecken versetzt. Ganz Europa in Scherben geschlagen, ausgeraubt, durch Flammen gehetzt. Und den Marschtritt der Kolonnen hört noch mancher nachts im Traum. Aber viele haben's vergessen oder erinnern sich ungern und kaum. Ungern und kaum. Doch einiges tut noch heute weh. Ich sag nur Auschwitz und Lidice. Paar andere Dinge waren auch grad nicht fein. Doch ich bin stolz, Deutscher zu sein. Doch ich bin stolz, Deutscher zu sein. Gerne da dem. Na, sicher, irgendwann ist doch selbst mit dem allerärgsten Schluss. Ewig kann man ja wohl nicht hassen, nicht mal den Furor. Teutonicus. Schließlich wächst über alles Gras und haben die anderen etwa nicht Dreck am Stecken, aber die machen sich nicht ständig zum Weltbösewicht, zum Weltbösewicht. Und wir sind doch wieder wer, und längst glaubt uns keiner mehr, wenn wir so tun, als wären wir klein und nicht stolz, Deutsche zu sein und nicht stolz, Deutsche zu sein.